verzeihen. Wut ist eine Säure, die das Gefäß, in dem sie steht, stärker beschädigen kann als alles, über das sie geschüttet wird, sagte Gandhi. Zu echtem Verzeihen gehört, dass man vergisst, sich löst und die Sache hinter sich lässt. Auf einer Geschäftsreise rief mich einmal einer meiner Manager an, er wollte kündigen, weil er es nicht mehr aushielt, wie sein unmittelbarer Vorgesetzter ihn kritisierte. Ich bat ihn, keine überstürzte Entscheidung zu treffen und zu warten, bis wir persönlich darüber sprechen konnten. Er erwiderte, ich habe Sie nicht angerufen, um Sie um Rat zu bitten, ich habe angerufen, um Sie zu informieren. Ich kündige. Da wurde mir klar, dass ich ihm nicht zugehört hatte. Das holte ich nun nach und er öffnete eine wahre Büchse der Pandora. Erfahrungen, Klagen und Gefühle, dazu noch stärkere von seiner Frau. Als ich ihm wirklich zuhörte, zerstob die negative Energie in seiner Sprache und er bot mir von sich aus an, mich gleich nach meiner Rückkehr aufzusuchen. Er kam dann mit seiner Frau in mein Büro und sie wirkten ganz gelassen. Als wir aber anfingen, über die wirklichen Probleme zu sprechen, machten die tiefe Wut und der Groll sich Luft. Ich hörte weiter zu, bis sie sich verstanden fühlten und ganz offen wurden. Ich erklärte ihnen dann, was es mit dem Raum zwischen Reiz und Reaktion auf sich hat und dass der größte Schaden nicht in dem liegt, was die Leute uns antun, sondern in unserer Reaktion darauf. Anfangs dachten sie, ich versuchte sie zu manipulieren, damit er blieb. Also hörte ich weiter zu, bis andere Dinge zur Sprache gebracht und verstanden worden waren. Auch die Auswirkungen der beruflichen Probleme auf ihre Ehe und ihr Familienleben. Es war wirklich wie das Schälen einer Zwiebel, das Abstreifen der einzelnen Schichten, bis man zum weichen inneren Kern gelangt. Nach und nach wurden sie extrem offen und für meine Worte empfänglich. Daher betonte ich noch einmal, dass sie die Freiheit hatten zu wählen und dass sie darüber nachdenken konnten, den Vorgesetzten um Verzeihung für den Groll und die Wut, die der Manager ihm gegenüber empfand, zu bitten. Seine Antwort lautete, »Was meinen Sie damit? Sie haben die ganze Sache völlig verdreht. Es ist nicht an uns, um Verzeihung zu bitten, sondern an ihm, uns um Verzeihung zu bitten.« Nun wurde noch mehr negative Energie abgelassen, bis sie schließlich ganz offen für die Idee waren, dass uns ohne unsere Zustimmung niemand Schaden zufügen kann und dass die Reaktion, für die wir uns entscheiden, die Schlüsseldeterminante unseres Lebens ist, dass wir ein Produkt unserer Entscheidungen sind, nicht der Umstände. Sie erklärten sich einverstanden, darüber nachzudenken. Später rief er mich an und sagte, er habe die Weisheit des Prinzips, über das wir gesprochen hatten, erkannt und akzeptiert. Er sei zu seinem Chef gegangen und habe ihn um Verzeihung gebeten. Sein Chef sei davon völlig überwältigt gewesen und habe ihn seinerseits um Verzeihung gebeten. Ihre Beziehung sei jetzt wiederhergestellt. Er sagte weiter, er und seine Frau hätten so uneingeschränkt akzeptiert, dass es zwischen Reiz und Reaktion einen Raum gibt, und wir die Freiheit zu wählen haben, dass er entschlossen gewesen sei, selbst dann zu bleiben und die Dinge, so gut es eben ging, zu einem Erfolg zu machen, wenn seine aufrichtige Bitte um Verzeihung zurückgewiesen worden wäre. Die Vergebung zerbricht die Ursachenkette dadurch, dass der, der aus Liebe vergibt, die Verantwortung auf sich nimmt für die Folgen dessen, was du tatest. Sie bedeutet daher immer Opfer, sagte Doug Hammarskjöld. Den größten Schaden richtet nicht der giftige Biss der Schlange an, sondern die Jagd auf die Schlange, die das Gift ins Herz treibt. Da wir alle Fehler machen, müssen wir alle verzeihen und müssen wir alle Vergebung erhalten. Es ist besser, uns auf unsere eigenen Fehler zu konzentrieren und um Verzeihung zu bitten, als uns auf die Fehler der anderen zu konzentrieren und darauf zu warten, dass sie uns zuerst um Verzeihung bitten oder ihnen widerwillig zu verzeihen. Es ist besser, den Geist jenes Mannes zu haben, der betete: Herr, hilf mir, jenen zu vergeben, die anders sündigen als ich.